Fokus, Vorbild und Visionär sein. Kapitel 7: Die Stimme des Einflusses. Ein Trimruder sein. Wir müssen selbst die Veränderung werden, die wir in der Welt suchen, sagte Gandhi. Ein Vorbild zu sein ist Geist und zentrales Anliegen jedes Führungsbemühens. Es beginnt damit, dass wir unsere innere Stimme finden, die vier Intelligenzen entwickeln und unsere innere Stimme durch eine Vision, Disziplin, Leidenschaft und unser Gewissen zum Ausdruck bringen. Wenn wir bei diesen Attributen der persönlichen Führung ein Vorbild sind, werden die drei anderen Rollen in ihrem Kern verändert. Vorbild ist man primär in den drei anderen Rollen. Und man ist es vorher, wodurch ein Gefühl des Zutrauens zu der Führungskraft und des Vertrauens in ihn oder sie entsteht. Führung findet erst dann wirklich statt, wenn die Leute für sich erleben, wie ein von seinem Gewissen geleiteter Mensch als Visionär, Koordinator und Coach agiert. Dann erkennen sie nämlich, dass sie selbst respektiert, gewürdigt und geschätzt werden. Wieso? Weil ihre Meinung gefragt ist, ihr Input respektiert wird, ihre einzigartige Erfahrung wertgeschätzt wird. Sie werden tatsächlich in den Prozess der gemeinsamen Kursbestimmung und Visionsentwicklung einbezogen. Sie sind Beteiligte. Sie hören nicht bloß von dem Leitbild und dem strategischen Plan, sondern helfen, sie zu entwickeln. Falls das Leitbild und der strategische Plan schon vorher entwickelt wurden, identifizieren sie sich mit ihnen. Entweder, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, als sie an Bord kamen, oder weil sie die vorbildliche Führungskraft bewundern. Manchmal ist die mentale und emotionale Identifikation eine stärkere Kraft als die Beteiligung. Das sieht man bei den Anhängern von Gandhi, Martin Luther King oder Nelson Mandela. Vielleicht haben sie selbst schon einmal jemanden so sehr bewundert, dass sie sich seiner Vision verschrieben haben, obwohl sie nicht an ihrer Erschaffung beteiligt waren. Das ist Identifikation, eine sehr starke psychische Kraft. Das gilt vor allem für die Vision und die strategische Planung, mehr als für die Werte. Brillante Visionäre und Strategen sind häufig eine Klasse für sich, und das wird von der Umgebung oft anerkannt. Allerdings auch nur, wenn Vertrauen und persönliche Vertrauenswürdigkeit bestehen. Letztendlich beruht Identifikation jedoch auf einer Form der direkten oder auch indirekten Beteiligung. Vorbild zu sein ist jedoch nicht nur die Arbeit eines Einzelnen, sondern eines Teams. Wenn Sie ein Team von Leuten haben, das auf den Stärken jedes Einzelnen aufbaut und sich so organisiert, dass die individuellen Schwächen irrelevant werden, haben Sie wirkliche Macht in einer Organisation. Wenn Sie an Vorbilder denken, denken Sie also sowohl an Einzelne als auch ein Team, das sich untereinander ergänzt. Der Geist eines solchen Teams ist, dass jedes Teammitglied dazu da ist, eine einzigartige Rolle zu spielen, die die Schwächen der anderen ausgleicht. Es geht nicht darum, die Schwächen der anderen herauszufinden und sich darauf zu konzentrieren oder hinter ihrem Rücken über sie herzuziehen, sondern darum, die Schwächen anderer auszugleichen, so wie diese ihre Schwächen ausgleichen. Niemand verfügt über alle Stärken, und nur ganz wenige Menschen können in allen Rollen hervorragend sein. Gegenseitiger Respekt wird zum moralischen Imperativ.